الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Ich grüße euch alle ganz herzlich und ich freue mich euch wieder zu sehen. Nur eine Sache, die ich immer erwähne und die erwähne ich auch immer weiter, bis ich nichts mehr merke, also das merke, was ich jetzt sehe. Um 4 Uhr ist unser Treffen. Um 4 Uhr ist unser Termin. Und erst ab 4.30 Uhr, da kommen die Brüder und da kommen sie nach und nach. Schaffen wir wirklich das nicht, dass wir um 4 hier sind? Das ist für 1,5 Stunde bis zum Asr-Gebet, dann sind wir fertig. Deswegen, liebe Brüder, nehmt das ernst und nehmt diese Sitzung ernst, damit Allah Ta'ala euch vergibt und damit Allah Ta'ala euch zu ihm näher bringt. Das ist eine Sitzung, wo Allah Ta'ala euch die Sünden vergibt, wo Allah Ta'ala uns seine Barmherzigkeit schenkt und die innere Ruhe. Und deswegen, warum verpassen wir das? Deswegen bitte ich euch inshallah, dass wir die Sache noch ernster nehmen. Wie ich euch das letzte Mal gesagt habe, wir werden heute darüber sprechen, über viele Sachen, die in Islam sind, die Feinde des Islams nehmen diese Sache als Angriffspunkte gegen den Islam. Heute werden wir ein paar von diesen zweifelhaften Gelegenheiten filtern und nehmen und Antwort für diejenigen geben, die uns und die den Islam angreifen. Und das geht alles um die Frau. Und weil die Frau in Mitte der Gesellschaft steht und wichtig ist, sie wird angegriffen. Wenn die Frau, wal-iyadu billah, wenn die Frau in die Nichte geht, dann geht die ganze Gesellschaft in die Nichte. Und deswegen bewahrt der Islam die Frau so sehr. Und er achtet sehr darauf, was die Frau angeht. Kommen wir jetzt zu einer Sache, wovon viele Leute, die gegen den Islam sind und gegen die Muslime, sie nehmen diesen Punkt als Angriffspunkt gegen den Islam. Das ist die Bedeckung der Frau. Al-Hijab. Al-Hijab. Heutzutage erleben wir zwei Arten von Kriegen. Es gibt einen Krieg mit Waffen, was wir heutzutage jetzt sehen, überall im Irak und andere Länder. Es gibt aber andere Krieg. Das ist der Krieg gegen die Fundamenten des Islams. Und dazu gehört die Bedeckung der Frau. Heutzutage wird überall gezeigt, dass die Bedeckung der Frau eine Unterdrückung ist. Dass die Bedeckung der Frau ist ein Radikalismus im Islam, ein Extremismus im Islam. Dass die Bedeckung der Frau als Zeichen für die islamische Gruppierungen, die wir heutzutage haben. Nicht wahr? Heutzutage wird die Bedeckung der Frau als Zeichen des Islams und nicht mehr als Fundament oder als Teil des Islams, sondern als Zeichen. Genauso wie ein Christ ein Kreuz hat, das ist nur ein Zeichen, nicht eine Pflicht, dass er das nehmen muss. So wird das gezeigt. Heutzutage wird Al-Hijab und die Bedeckung als eine Sache von damaligen Zeit, von unzivilisierter Zeit. Heutzutage wird die Hijab und die Bedeckung der Frau als Erniedrigung der Frau betrachtet oder als Unterdrückung ihrer sexuellen Bedürfnisse. Oder es wird gesehen, dass das unvernünftig, dass die Frau sich bedeckt, weil dadurch die jugendlichen Männer haben dann sexuelle Probleme und dann kommt eine Zeit, wo sie explodieren. Und was ist ihre Explosion? Dass sie Vergewaltigungen ausüben und sowas und Kriminalität und. Heute werden wir jede von diesen kleinen Sachen zurückweisen und inshallah ta'ala mit Beweisen. Heutzutage, und wir leben hier in Europa, wir haben zuletzt gesehen, was ist in Frankreich passiert ist. Als Frankreich das verboten hat, dass die Frau, dass die muslimische Frau mit ihrer Bedeckung zur Schule gehen darf. Und dass sie zu in den Ämtern arbeitet, also mit ihrer Bedeckung. Und sie haben das jetzt gesetzlich verboten. Wir sehen das, wir Muslime, wir sehen das als großen Widerspruch in ihre Prinzipien und ihre Demokratie. Weil ihre Prinzipien sagen, Freiheit. Freiheit der Menschen und Freiheit der Religion. Aber was ist schlimmer, als dass du zu einer Frau hingehst und dass du sie zwingst, ihre Bedeckung wegzumachen und dass sie nicht mehr zur Schule gehen darf und nicht mehr zur Uni? Was hat das mit Freiheit zu tun? Das ist total gegen Freiheit. Als wenn man nachforscht und genauer guckt, dann sieht man, stört die Bedeckung so sehr, dass Regierungen Gesetze ausgeben, dass sie sowas verbieten? Was ist daran schlimm? Sie lieben die Frau so sehr, dass sie so beschützen? Sie meinen damit das? Wenn Sie diese Frauen fragen, die die Bedeckung haben, wollt ihr die Bedeckung weghaben? Das ist das Letzte, woran die Frau denkt. Als ob du ihr ihre Ehre wegbringst. Und deswegen keine muslimische Frau, die an Allah Ta'ala glaubt und die nach dem Weg Allahs geht, wird ihr sowas gefallen. Und deswegen, sie haben die Freiheit berührt und verletzt. Ihre Behauptung war, dass sie sagen, die Bedeckung ist ein Zeichen, ein politisches Zeichen für islamische Extremisten, islamische Gruppierungen. Wir sagen, wenn das so ist, das heißt, Muhammad ist Extremist, sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakr ist Extremist, wal'iyadu billah, und Umar ibn Khattab und alle Gelehrte unserer Zeit und alle Muslime sind Extremisten. Und das heißt, das ist eine schlimme Sache, wenn hier Extremisten sind und hier Guten und kein Mittelmaß. Nein, der Hijab ist kein politisches Zeichen. Der Hijab ist kein Zeichen für Gruppierungen oder für islamische Gruppierungen. Der Hijab gehört zu den Fundamenten des Islams. Was ist das? Es gehört zu den Fundamenten des Islams. Und Allah, der Erhabene, hat den Frauen als Befehl gegeben, dass sie ihre Reize bedecken müssen. Und wir werden das alles lesen, insha'Allah ta'ala, in mehreren Surat. Dazu gehört Surat An-Nur und Surat Al-Ahzab. Allah subhanahu wa ta'ala hat den Hijab für alle Frauen als Pflicht geschrieben. Nicht nur im Islam. Hijab ist keine neue Sache. Deswegen, wir sagen diese Leute, die gegen Bedeckung ist, nie, wir geben euch Beweise, nicht von Islam, von euren Büchern. Bringen wir mal Bibel, Alte und Neue Testament. Da wo habe ich das, subhanallah, ich habe das nicht mitgebracht. Aber ich habe die Verse hier geschrieben, von den Bibel. Ich habe nicht das Ganze geschrieben, weil ich mir gedacht habe, ich nehme das mit. Aber ich habe das vergessen, subhanallah. In Korinther, das ist von Neue Testament, 11. Kapitel, Nummer 5. Von 5 bis 10 oder bis 11. Lest mal das. Eine Frau aber, die da betet oder weissagt mit unbedecktem Haupt, die schändet ihr Haupt. Denn es ist ebenso viel, als wäre sie geschoren. Ja? Und danach sagt, du sollst diesen Frauen die Haare abmachen, die ihre Haare zeigen. Sie müssen geschoren werden. Also, die Haare muss weg. Das steht im Alten im Neuen Testament. Aber auch im Alten Testament steht in vielen Seiten, dass die Bedeckung der Frau immer zur Religion gehörte, als was Allah subhanahu wa ta'ala gegeben hat. Und deswegen, das ist die erste Sache, dass wir von ihnen Bescheid geben. Sie sagen, dass der Hijab eine strenge Sache, dass man extrem streng, das ist ein Extremismus, wenn ihr euren Frauen die Bedeckung vorschreibt. Wir sagen nein, der Islam ist eine leichte Religion. Und Allah subhanahu wa ta'ala sagt uns im Koran in mehreren Stellen, يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ. Allah will für euch Erleichterung. Er will für euch nicht Erschwernis. In einer anderen Verse, وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجِ. Allah hat in dieser Religion kein Bedrängnis gemacht. Und deswegen, unsere Religion, alhamdulillah, ist leicht. Und wenn Sie das sehen, als Extremismus, das ist von ihrer Sicht. Aber von unserer Sicht, damit wird die Frau und die Ehre der Frau bewahrt. Wir kommen inshallah ta'ala noch dazu. In Surat An-Nur, Al-Aya 31, finden wir, wie Allah ta'ala mit den Frauen gesprochen hat, dass sie ihre Reize bedecken müssen. Surat An-Nur, das ist Surah Nummer 64, Aya 31. Hier finden wir, Allah subhanahu wa ta'ala sagt, قل للمؤمنات يغضوا من أبصارهم قل للمؤمنات يغضبن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو أبنائهن أو إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. Und sagt zu den gläubigen Frauen, sie sollen ihre Blicke senken und ihre Scham hüten, ihren Schmuck nicht offen zeigen, außer dem, was sonst sichtbar ist. Und sie sollen ihre Kopftücher auf den Brustschlitz ihres Gewandes schlagen und ihren Schmuck nicht offen zeigen, außer ihren Ehegatten, ihren Vätern, den Vätern ihrer Ehegatten, ihren Söhnen, den Söhnen ihrer Ehegatten, ihren Brüdern, den Söhnen ihrer Brüder und den Söhnen ihrer Schwestern, ihren Frauen, das ist die Frauen, mit denen sie Umgang pflegten, denen ihre rechte Hand besitzt, den männlichen Gefolgsleuten, die keinen Geschlechtstrieb mehr haben, den Kindern, die auf die Blöße der Frauen noch nicht aufmerksam geworden sind, und sie sollen ihre Füße nicht aneinander schlagen, damit nicht bekannt wird, was sie von ihrem Schmuck verborgen tragen. Windet euch alle reumütig Allah zu. ihr Gläubigen, auf dass ihr, auf dass es euch wohl ergehen möge. Das ist eine ganz deutliche Aya, wo Allah subhanahu wa ta'ala den Frauen gesagt hat, dass sie mit ihren Tüchern von ihrem Kopf auf ihren Brustschlitz schlagen müssen und dass sie ihre Reize und ihre Schmuck nicht offen zeigen, außer was sichtbar ist. Und was ist was sichtbar? Das ist die Hände und Gesicht. Ja? Damit kein Bedrängnis und kein Beschwernis für die Frau ist, dann lässt sie das Gesicht, damit sie spricht, mit anderen spricht und damit sie guckt, und ihre Hände. Außer diesen Teilen, die Frau ist von oben bis unten eine Reize für den Mann, außer im Gesicht und Hände, sie darf sie offen zeigen. Das ist die Aya Nummer 1. Sie sagen, dass der Hijab zu alten Zeiten gehört. Von Unwissenheitszeit vor Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bei den Arabern war der Hijab vorhanden, deswegen kam der Islam und er hat das gelassen. Wir sagen, stimmt nicht. In Unwissenheitszeit vor Muhammad sallallahu alaihi wasallam war der Hijab nicht so, die Bedeckung. Die Frauen in der Zeit des Propheten sallallahu alaihi wasallam, sie bedecken nur ihre Haare und ihre Hals und ein Teil von ihrem Brust wird gezeigt und war ganz normal. Und so laufen sie. Und da kam die Aya, wo Allah Ta'ala sagt, وَلَا تَبَرُّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى. Und die Aya ist in Surat Ahzab. In Surat Al-Ahzab sagt Allah Ta'ala zu den gläubigen Frauen, ihr sollt euch nicht so anziehen wie die Frauen von der Unwissenheitszeit. Das dürft ihr nicht. Und deswegen sagt Allah Ta'ala in dieser Aya, sie sollen ihre Kopftücher auf den Brustschlitz schlagen. Weil damals das nicht machbar war. Sie haben das nicht gemacht. Und deswegen kam die Aya damit. Eine andere Sache, die sagen, dass Al-Hijab und dass die Bedeckung eine Unterdrückung für die sexuellen Bedürfnisse des Mannes sowie für die Frau. Das heißt, wenn die Frauen alle bedeckt sind, dann die Männer sehen nichts und beziehungsweise sie haben ein Bedürfnis, ein sexuelles Bedürfnis, den sie geben müssen, aber sie finden keinen Ort. Er muss ja eine schöne Frau sehen, nackte Frau, damit er sein sexuelles Bedürfnis satt macht. Sonst, wenn das nicht passiert ist, was passiert da? Die Jugendlichen explodieren und wir kriegen Probleme mit Vergewaltigungen und mit Kriminalität und Frauen schlagen und so. Wir sagen ihnen auch, das stimmt nicht. Das Gegenteil ist passiert. Wir gehen in den Ländern, wo die Frauen nackt laufen und wo die Frauen nackt sind und wo die Männer alle Frauen sehen. Wir haben mehrere Probleme entdeckt. Fangen wir mit Sex. Wir haben festgestellt, oder die Forscher haben festgestellt, dass die sexuelle Bedürfnisse der Männer gemindert wird, wenn sie immer mehr nackte Frauen sehen. Und das Gegenteil passiert, dass das sexuelle Bedürfnis immer stark ist, wenn der Mann nicht nackte Frauen immer sieht. Also das Gegenteil ist passiert. Mit Vergewaltigungen, wir haben die Zahlen, sagen uns, dass die Zahlen der Vergewaltigungen in diesen Ländern, wo die Frauen nackt rumlaufen, das sind am meisten. Das sind ein paar Zahlen vom Bundeskriminalamt. Das ist von Jahre 2003. Der Bundeskriminalamt verweist auf jährlich 20.000 Anzeigen, jährlich, wegen sexueller Gewaltanwendung und rechnet mit 200.000 sexuellen Übergriffen von Männern gegen Frauen. Das heißt, 20.000 sind angemeldet, angezeigt. Aber viele Frauen haben das überhaupt nicht angezeigt. Dazu kriegen wir Probleme bei den Jugendlichen und bei den Männern, dass ihre sexuelle Bedürfnis kein Ende mehr hat, dass sie nach Sachen suchen, die unmöglich sind. Zum Beispiel Kindersex, Missbrauch und diese Vergewaltigung von Kindern. 16.000 Fälle in 2003 nur von sexuellem Missbrauch von den Kindern. Ja, also das stimmt das nicht, was ihr gesagt habt, dass die Bedeckung diese sexuelle Bedürfnisse unterdrückt und dass dadurch Kriminalität entsteht. Die Zahlen sind ganz, ganz schlimm. Zum Beispiel in USA. Jede Sekunde wird eine Frau vergewaltigt. In jeder Sekunde wird eine Frau vergewaltigt. In den USA auch. 90%, das ist in Italien mit 70%, 90% von den Männern gehen fremd und sie betrügen ihre Frauen mit anderen Frauen. In Italien, es war eine Umfrage von einem großen Institut und sie haben festgestellt, dass 70% der befragten Männer zugegeben haben, dass sie ihre Frauen betrügen und dass sie fremd gehen. Das kommt dadurch, weil diese Sache offen ist und dass die Frauen immer eine Reize für den Mann ist, egal. Und deswegen kam der Islam, um die Gesellschaft zu bewahren, um für die Männer, dass der Islam die Männer schützt vor den Frauen. Es ist ein Schutz der Frau, aber vor den Frauen ist es ein Schutz für die Männer. Deswegen ein Tuch oder die Bedeckung der Frau, das heißt nicht, dass die Frau super oder dass sie eine tugendhafte Frau ist. Es mag sein, es kann sein, dass Frauen mit Bedeckung und sie ist nicht diese tugendhafte Frau. Aber es kann sein, dass die Frau auch ohne Bedeckung und sie ist im Herzen gut. Es reicht nicht. Deswegen, Allah Ta'ala sagt uns, das ist ein Schutz für die Männer vor den Frauen erstmal. Das ist ein Schutz. Aber wir sagen, wenn die Frau die Bedeckung macht, das ist schon ein gutes Zeichen, dass sie Allah Ta'ala gehorcht. Allah gibt ihr dadurch mehr Glaube. Sie sagen, dass Al-Hijab eine Ungerechtigkeit oder ein Unrecht gegenüber der Frau. Wir sagen, nicht der Mann, der den Hijab als Pflicht geschrieben hat, das war nicht der Mann, damit er sagt, das ist ein Unrecht. Das ist der Herr der Welten, Allah Ta'ala. Und wir Muslime, wir unterwerfen uns vor ihm. Und deswegen, das ist von Allah Subhanahu wa Ta'ala. Und die richtige gläubige Frau, das ist diejenige, die sich Allah Ta'ala unterwirft und demütig ergibt. Und dazu sagen sie, der Hijab und die Bedeckung ist ein Mittel, womit die Frauen, die keine starke Persönlichkeit haben, womit sie sich verdecken und nicht zeigen. Das heißt, eine Frau, die Schleier hat oder die Bedeckung hat, die hat eine schwache Persönlichkeit. Deswegen will sie sich nicht zeigen. Sie hat nichts. Wir sagen, es ist das Gegenteil. Und wir beweisen, dass sie die stärkste Persönlichkeit hat. Heutzutage, die Frauen, die Hijab haben und die Bedeckung haben, sie sind von den Medien gedrückt, unterdrückt. Sie kriegen nicht viel Arbeit, weil sie Bedeckung haben. Sie kriegen Probleme in den Schulen. Sie kriegen Probleme in der Uni. Das heißt, sie werden von mehreren starken Seiten angegriffen. Und du siehst diese Frau mit dem Kopf nach oben, stolz, und sie ist geduldig. Trotz dieser Probleme und dieser Unterdrückung. Wer hat die stärkere Persönlichkeit? Die muslimische Frau, die sich bedeckt, trotz dieser Druck, was wir haben, oder die sich nicht bedeckt. Deswegen, sie ist und sie besitzt die stärkste Persönlichkeit. Und deswegen sagen wir zu unseren Schwestern, lasst euch nicht von den Medien werden. Lasst euch nicht von den Medien enttäuschen, dass ihr sagt, es ist eine andere Zeit und wir müssen damit leben. Nein, sei geduldig gegenüber Allah subhanahu wa ta'ala. Und Allah gibt dir das Beste aller Besten. In diesseits und im Jenseits. Und wisse, dass du in den Wohlgefallen von Allah ta'ala hast. Außerdem sagen sie, die Frau, die Erziehung der Frau liegt in ihrem Wesen, im Innen, nicht vom Außen. Außen spielt gar keine Rolle. Sie sagen, da stimmt. Da stimmt, was ihr sagt. Das Innere ist Allerwichtigste. Und wenn du vom Außen so gut bist, aber dein Inneres stimmt nicht, dann bist du morgen, im Jenseits von den Verlierern. Deswegen sagen wir, Al-Hijab, die Bedeckung, ist für die Männer. Als Schutz für die Männer, dass sie nicht in der Irre kommen. Und deswegen, die Frau ist im Islam stark. Und das hat Muhammad sallallahu alaihi wasallam gesagt. Einmal war der Prophet sallallahu alaihi wasallam bei den Frauen. Und er hat ihnen gesagt, Wallahi, ich kenne keinen anderen, der die vernünftigen Männer, die vernünftigen Männer, die einen Verstand haben, die ihn fertig machen, außer euch. Eine Frau kann ein Mann, der Vernunft hat und Verstand, sie kann ihn fertig machen. Ja? Also, was heißt das? Sie ist kluger als er. Weil manche sagen, im Islam wird die Frau niedriger gestellt. Das heißt, sie hat Hälfte des Verstandes als der Mann. Und der Mann weiß mehr. Und nein, stimmt nicht. Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagt, sie kann diesen Mann, der vernünftig denkt und klug ist, sie kann ihn fertig machen. ما رأيت من إحداكن بأذهب لذي لب من إحداكن. Muhammad sallallahu alaihi wasallam gibt ihnen das zu. Und deswegen sagt er ihnen, er hat mehreren Ahaditen gegeben, wie die Frau mit ihrem Mann umgeht. Außerdem, die Frau im Islam ist hochgestellt und deswegen ehren wir sie und deswegen bewahren wir sie. Eine andere Behauptung, sie sagen, dass wir oder dass der Islam der Frau durch den Hijab nicht ermöglicht, dass sie im Wissen weiterkommt und dass sie eine Wissenschaftlerin, eine Ärztin, eine, weiß ich nicht, eine Gelehrtin auch im Islam, dass sie das sein kann. Wir sagen, wir haben in der Geschichte des Islams seit 1400 Jahren total das Gegenteil gesehen. Fangen wir mit der Zeit des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Die Frauen, eine Frau, der Hadith ist in Bukhari, die kam zu Muhammad sallallahu alaihi wasallam und sagte, ja Rasulallah, die Frauen wollen, dass du ihnen einen extra Unterricht gibst, nicht nur mit Männern, dass sie immer hinten sitzen und hören, sondern sie wollen einen extra Sonderunterricht für die Frauen. Er sagt, اجتمعنا يوم كذا وكذا. Dann treffen wir uns an dem Tag so und so, jeden Tag, also ein Tag in der Woche. Er hat ihnen Zeit gegeben und er sagt ihm, und gib uns von dem Wissen, was Allah Ta'ala dir gegeben hat. Und er hat ihnen das Wissen, was Allah ihm gegeben hat. Und deswegen sehen wir in den Überlieferungsketten in der Zeit des Propheten sallallahu alaihi wasallam, die meisten, die Ahaditen überliefert haben, das heißt, der uns die Religion gebracht hat, dieser Koran und diese Sunna, ohne Sunna sind wir nichts. Was sind sie? Meisten waren Frauen. Wie Aisha, radiallahu anha, Umm Salama, radiallahu anha. Aisha hat die meisten Ahaditen des Propheten, sallallahu alaihi wasallam, uns überliefert. Und sie war eine Gelehrtin des Islams. Nach dem Sterben des Propheten sallallahu alaihi wasallam, wenn sie eine Fatwa brauchen, dann kehren sie zu Aisha radiyallahu anha wa ardaha. Noch in der Geschichte haben wir gesehen, dass der Islam diese Frauen erzogen hat, dass sie Gelehrtin geworden sind. Zubayda heißt sie, eine Frau, sie sind in der Geschichte geschrieben. Zubayda, das ist die Frau von Harun al-Rashid, dieser Khalifa Harun al-Rashid. Seine Frau war eine Gelehrtin in ihrer Zeit. Karima bint Muhammad al-Maruziyah. Diese Frau hat Sahih al-Bukhari weiter überliefert. Das heißt, sie hat ganze Sahih al-Bukhari auswendig gehabt und weitergegeben. Sie steht in der Kette, in der goldenen Kette sozusagen. Diese Frau Karima, zu ihr kamen Großgelehrte der Zeit verreisen, also in der Reise, sie verreisen zu ihr, damit sie das Wissen von ihr holen. Noch eine andere Frau, Zainab bint Abi al-Qasim, die geht bis zu Ibn Qudama al-Maqdisi. Die hat von mehreren Gelehrten Zeugnis genommen, dass sie eine Gelehrtin geworden ist. Al-Imam Zamakhshari hat ihr das gegeben, aber auch Ibn Khilkan, einer der großen Gelehrten. Aisha bint Muhammad bint Abdul Hadi, sie hat auch Sahih al-Bukhari auswendig gehabt und sie hat das weitergegeben und sie steht in der goldenen Überlieferungskette bis zu dem Prophet sallallahu alaihi wasallam. Al-Hafidh Ibn Hajar al-Asqalani, der nimmt von ihr die Ahadithen. Und was ist Al-Hafidh Ibn Hajar? Er nimmt von ihr die Ahadithen. Und sie hat von einem großen Gelehrter seiner Zeit das Wissen geholt, der heißt Al-Hajjar. Und in Andalusien, jetzt kommen wir noch ein bisschen näher. In Andalusien haben wir nur in Cordoba, die heißt immer noch Cordoba, 470 Frauen, das hat Abdul Wahid al-Murakushi in seinem Buch geschrieben, 470 Frauen, sie waren Koran-Schriftler, sie schreiben den Koran mit dem kufischen Schrift, Kufa, von der Kufa. Das ist eine sehr schwere Schrift. Und sie haben 470 Frauen da, waren dafür zuständig, dass sie den Koran schreiben. Und das ist eine Ehre für die Frau. Und deswegen sagen wir den Leuten, niemals war die Bedeckung der Frau ein Hindernis für die Entwicklung. Niemals. Weil wir haben zwei Länder von unserer Zeit, die Bedeckung der Frau verboten haben. Tunesien und Türkei. Wir gucken auf sie. Sind sie hochentwickelt dadurch geworden? Dadurch? Nein. Also wo lag das Problem? Es ist total das Gegenteil. Es gibt viele wirtschaftliche Probleme und so viele Not. Und deswegen, die Bedeckung der Frau war niemals ein Hindernis für die Entwicklung eines Landes oder für die Wirtschaft. Nur wir sehen heutzutage, dass die Feinde des Islams Wege suchen, wie sie den Islam stoppen, indem sie auf die Muslime wirken. Sie wollen, dass die Muslime einen Islam erleben oder einen Islam haben, wie sie vorstellen, nicht wie Allah uns gegeben hat, sogenannte europäische Islam. Europäische Islam. Und deswegen sagen wir, es gibt eine von zwei Sachen. Entweder ist man total verschmelzt und dass man einen europäischen Islam hat, das heißt, alle Gebote sind mir egal, ich bin Muslim mit Name. Oder wird sogenannte Ghetto gebildet, dass die Muslime allein leben und getrennt. Und da werden die Muslime sehr und sehr leiden. Dass sie nicht weit kommen und dass sie nicht höhere Stellen erreichen können und dass sie immer politisch und überall in allen Seiten unterdrückt bleiben. Und das ist auch keine gute Lösung. Und deswegen sagen wir, die Bedeckung der Frau war niemals ein Hindernis, dass die Frau weit kommt. Nein, der Islam schreibt uns das als Pflicht, als Schutz für die Frau, auch für den Mann und für die Gesellschaft. Kommen wir jetzt zu anderer zweifelhaften Gelegenheit. Die Leute sagen, dass die Frau leidet im Islam. Sie sagen, es ist ungerecht, dass die Frau die Hälfte der Erbschaft bekommt. Dass sie nur die Hälfte, im Vergleich zu dem Mann, bekommt sie nur die Hälfte. Wo ist die Gleichberechtigung? Wir sagen, das, was ihr wisst, weil ihr unwissend seid über unsere Religion, deswegen ihr sagt nur, was ihr wisst oder was ihr wollt. Ansonsten im Islam gibt es Fälle, wo die Frau die Hälfte erbt wie der Mann. Es gibt Fälle, wo die Frau genauso erbt wie der Mann. Es gibt Fälle, wo die Frau mehr erbt als der Mann. Und es gibt Fälle, wo die Frau erbt und der Mann nicht. Was meint ihr dazu? Warum zeigt ihr nur das Erste? Zeigt ihr das gesamte System, wie es ist? Es gibt kein Unrecht über die Frau. Damals wurde die Frau geerbt selber. Und da kam der Islam. Er hat sie befreit und er hat ihr dazu Erbschaft gegeben. Bis zum 11. Jahrhundert ist die Frau in Großbritannien zu verkaufen. Das ist, steht fest in der Geschichte. Bis 11. Jahrhundert konnte man in Großbritannien eine Frau kaufen. Im Jahre 1567 der Parlament in Schottland hat verboten, dass die Frau etwas besitzen darf. Das heißt, die Frau darf kein Auto besitzen, darf keinen Besitz haben, eine Firma gründen oder etwas Ähnliches. Sie darf nicht besitzen. Bis 1500. Der Islam kam und er gab der Frau das Recht, dass sie besitzt und dass sie Handel treibt und dass sie kauft und verkauft in allen Bereichen des Lebens und dass sie erbt. Erstmal die Leute, die sagen, dass das ein Unrecht ist, dass die Frau die Hälfte bekommt als der Mann. Wenn wir genau beobachten, was der Mann hat und was die Frau hat von Verantwortung, dann werden wir wissen, dass das total gerecht von Allah subhanahu wa ta'ala. Eins, die Frau braucht von ihrem Geld nichts auszugeben, wenn sie verheiratet ist. Sie ist diejenige, die nur nimmt und nichts gibt. Das heißt, die Frau, wenn sie auch reich ist und sie ist verheiratet, sie ist nicht verpflichtet für die Versorgung, dass sie etwas für die Versorgung gibt. Nur der Mann. Nur wenn sie will, kann sie gerne helfen. Der Mann ist derjenige, der die Morgengabe gibt. Wenn er eine Frau heiratet, dann muss er die Morgengabe geben. Und das ist ein Geld, was ihm von der Erbschaft, was er geerbt hat, weggeht. Allah Ta'ala sagt in Surat An-Nisa, in Aya Nummer 4, وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. Und gebt den Frauen ihre Morgengabe als Geschenk. Wenn sie für euch aber freiwillig auf etwas davon verzichten, dann verzehrt es als wohlbekömmlich und zuträglich. Also der Mann ist verpflichtet, seiner Frau Morgengabe zu geben. Zweitens, der Mann ist verpflichtet für die Frau sowie für die Familie, für seine Familie zu sorgen. Allah subhanahu wa ta'ala sagt in Surat At-Talaq, Ayah Nummer 7, ich habe das eigentlich alles vorbereitet, aber ich habe meinen Koran vergessen. In Surat At-Talaq, in Surat Talaq, Ayah Nummer 7, finden wir, der Wohlhabende soll entsprechend seinem Wohlstand die Aufwendungen ausgeben. Und wem seine Versorgung bemessen zugeteilt wurde, der soll eben von dem ausgeben, was Allah ihm gegeben hat. Allah erlegt keiner Seele mehr auf als das, was er ihr gegeben hat. Allah wird nach Schwierigkeit Erleichterung schaffen. Und in Surat Al-Baqarah, Allah Ta'ala sagt den Männern, dass sie die Versorgungspflicht haben über den Frauen und die Kinder. Nummer 3. Der Mann ist nicht nur verpflichtet, für die Versorgung seiner engsten Familie zu sorgen, sondern auch für seine Familie. Wie seine Mutter und sein Vater und seine Schwester. Also guckt mal, was der Mann, wo der Mann verpflichtet ist, so viele Ausgaben muss er ausgeben. Wenn diese Sachen nicht vorhanden sind, dann ist die Erbschaft anderes zu gestalten. Nicht wie wir es wissen. Allah Ta'ala sagt in Surat Nisa, und das ist die Ayah, die uns die Erbschaft teilt. Allah Ta'ala sagt, Allah empfiehlt euch hinsichtlich eure Kinder. Einem männlichen Geschlecht kommt ebenso viel, so wie der Anteil von zwei weiblichen Geschlechts. Wenn es aber ausschließlich Frauen sind, mehr als zwei, dann steht ihnen zwei Drittel dessen zu, was er hinterlässt. Wenn es nur eine ist, dann die Hälfte. Und den Eltern steht jedem ein Sechstel von dem zu, was er hinterlässt, wenn er Kinder hat. Wenn er jedoch keine Kinder hat und seine Eltern ihn beerben, dann steht seiner Mutter ein Drittel zu. Wenn er Brüder hat, dann steht seiner Mutter in diesem Fall ein Sechstel zu. Und die Eier bis zu Ende. Hier haben wir vier Fälle. Erster Fall, wo der Mann doppelt erbt als die Frau. Wo der Mann doppelt erbt als die Frau. Und das ist die Eier, die wir gerade gelesen haben. Nummer zwei, das ist, wenn der Mann wie die Frau bekommt. Das ist ein Fall. Zum Beispiel jemand, ein Mann, X, ist gestorben. Und er hat eine Mutter und einen Vater und einen Sohn gelassen. Der Vater bekommt ein Sechstel und die Mutter bekommt ein Sechstel. Hier ist die Frau mit dem Mann gleich. Der Vater erbt genauso viel wie die Mutter und der Rest bleibt für sein Kind, für seinen Sohn. Das ist eine Ayah, was wir hier gerade gelesen haben. Eine Ayah auch, wo die Frau mehr erbt als der Mann. Das ist, wenn jemand stirbt und er lässt zwei Brüder, die leiblichen Brüder von Mutter und Vater, und eine Tochter. Guckt mal, die Tochter hier erbt mehr als seine Brüder. Die Tochter erbt allein die Hälfte seines Geldes. Die Hälfte. Und die beiden Brüder teilen die andere Hälfte, das heißt ein Viertel für den und ein Viertel für den. Also die Frau hat hier mehr geerbt als der Mann. Es gibt auch einen anderen Fall, wenn jemand stirbt und er lässt zwei Töchter und zwei Onkel. Ja? Die zwei Töchter, die bekommen zwei Drittel. Also ein Drittel, ein Drittel. Und die zwei Onkel, die anderen Onkel, diese ein Drittel, was geblieben ist, teilen sie. Das ist ein Sechstel, ein Sechstel. Also hier, die Frau hat mehr geerbt als der Mann. Jetzt kommen wir zu dem Fall, wo die Frau erbt und der Mann gar nicht erbt. Wenn jemand stirbt und er lässt einen Sohn und eine Tochter und zwei Brüder. Der Sohn und die Tochter erben, genauso wie wir gesagt haben. Aber die anderen Brüder erben nicht. Seine Brüder erben nicht. Also hier haben wir einen Fall, wo die Frau geerbt hat und der Mann gar nicht geerbt hat. Und deswegen sehen wir das mit dieser Hinsicht, nicht mit anderen Hinsicht von den anderen, die eine Feindschaft zu dem Islam machen. Jetzt, bevor wir das abschließen, kommen wir zu einer dritten Sache, wo die Leute uns auch angreifen. Das ist Surat Nisa, Ayah Nummer 11. Ayah Nummer 11. Und das, wo die gleich sind, Ayah Nummer 12. So, jetzt kommen wir zu einer Sache, wo die anderen uns auch angreifen. Das ist die Polygamie im Islam. Dass der Mann mehrere Frauen heiratet. Hier, wir sagen dazu, erstmal, der Islam hat das nicht zur Welt gebracht, diese Sache von Polygamie. Stimmt nicht. Der Islam hat das nicht zur Welt gebracht. Am Gegenteil, vor dem Islam heirateten die Männer so viele Frauen, wie sie wollen. Bis zur Zeit des Propheten sallam. Ein Mann, der heißt Ghailan al-Thaqafi, der hat 10 Frauen gehabt. Der kam zu Muhammad sallam. Muhammad sallam hat ihm gesagt, nein, behalte nur 4 Frauen. Ja? Also der Islam kam, um die Zahl zu begrenzen. Und zweitens, er hat das nicht als Pflicht für den Mann geschrieben, dass er jeder Mann das machen muss, sondern als eine freiwillige Sache. Eine freiwillige Sache. Bei den Arabern damals war das normal. Alle heiraten so viele Frauen, wie sie wollen. Nicht nur bei den Arabern, bei allen Stämmen und allen Zivilisationen. Kommen wir jetzt erstmal zu, dass das auch im Christentum und im Judentum auch so der Fall ist. Nicht nur im Islam. Warum wird nur immer nur der Islam angegriffen? Er ist so beliebt. Warum? Na, greifen wir auch andere, die das haben. Es gibt die Mormonen in Amerika, kennt ihr die? Mormonisten, die heiraten 100 Frauen. Warum nur wir? Nur 4 Frauen und es stört euch? Es gibt Leute, die heiraten 100. Jetzt kommen wir zu dem Bibel und Testament, Alte Testament, Neue Testament. Da steht, dass David a.s. Dawud viele Frauen hatte, viele Frauen geheiratet hat. Und das steht, dass Jakob auch mehrere Frauen geheiratet hat. Und das steht, dass auch Suleiman, Salomo, auch mehrere Frauen geheiratet hat. Das steht auch, dass Musa a.s. auch mehrere Frauen hatte. Das steht auch, dass Ibrahim mehrere Frauen hatte. Und viele Propheten hatten das. Jesus a.s. hat einmal ein Beispiel gegeben. Er war ja nicht verheiratet, aber er hat ein Beispiel gegeben über einen Mann, der einen Bräutigam, der auf 10 Frauen seine Frau wartet. Und er hat das Beispiel gegeben, und von dem Beispiel versteht man, dass wenn er dieses Beispiel gibt, das heißt, es ist machbar. Er kann nicht ein verbotenes Beispiel geben. Ja? Und deswegen, das ist keine neue Sache. Das ist Nummer 1. Der Islam, am Gegenteil, kam, um das zu begrenzen und den anderen das als freiwillig, nicht als Pflicht, sondern als freiwillig zu schreiben. Die Russen, die Serben, die Tschechoslowakien, alle diese Länder von Rumänien, Bulgarien, es war immer machbar, es war immer normal, dass der Mann mehrere Frauen geheiratet hat. Auch bei den German, Germanen, das ist das germanische Volk damals. Es war ganz normal, dass die mehreren Frauen geheiratet haben. Saxonia, die Saxonen, ich weiß nicht, wie das auf Deutsch heißt. Sachsen? Ach so, das heißt so. Das heißt auf Arabisch Saxonia. Die haben auch mehreren Frauen geheiratet und das war normal. Bis heutzutage gibt es Völker in China, in Japan, in Indien, in Afrika, sie heiraten bis jetzt mehreren Frauen. Also, das ist keine neue Sache. Jetzt kommen wir dazu. Was ist Polygamie im Islam? Erstmal, die Polygamie ist im Islam mit Voraussetzungen verbunden. Wenn eine von diesen Voraussetzungen nicht erfüllt ist, dann darfst du nicht eine zweite Frau heiraten. Die Voraussetzungen, das ist die Gerechtigkeit zwischen den Frauen. Dass du zwischen deinen Frauen gerecht bist. Wo gerecht? Finanziell, auch im Eheleben. Das, was du dieser Frau von Zeit gibst, eine Woche, dann gibst du auch der anderen Frau die genaue Zeit. Und keine Frau darf mehr Recht haben als der andere. Zweitens, Al-Qudrah, dass du das Können hast. Du kannst. Finanziell. Wenn du nur Zweifel hast, dass du das nicht schaffst, darfst du nicht. Deswegen musst du es können, damit du eine Frau heiratest. In Surat Nisa sagt Allah Ta'ala, وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا بس اسنم مدغاي. Und wenn ihr befürchtet, nicht gerecht hinsichtlich der Weisen zu handeln, dann heiratet, was euch an Frauen gut scheint, 2, 3 oder 4. Wenn ihr aber befürchtet, nicht gerecht zu handeln, dann nur eine oder was eure rechte Hand besitzt, das ist eher geeignet, dass ihr nicht ungerecht seid. Diese Ayah hat uns Aisha radiallahu anha in Sahih al-Bukhari erklärt. Damals, die Frauen, die weisen Frauen, die Eltern sind gestorben und sie lassen ihnen Geld. Die Männer lieben diese Frauen heiraten, damit sie nicht so viel Geld ausgeben. Damit sie auch diese Frau ausnutzen. Und damit sie von ihrem Geld nehmen. Und da kam die Ayah von Allah subhanahu wa ta'ala als Schutz für die Weisen. Wenn ihr nicht gerecht seid gegenüber den weisen Frauen, dass ihr nicht gerecht bleibt, dann heiratet andere Frauen. Heiratet 2, 3 oder 4. Ja? Und das ist eine Ayah, die den Muslimen oder den Männern erlaubt, wenn sie gerecht sind und das Können haben, dass sie mehrere Frauen heiraten. Jetzt kommen wir zu unserer Zeit. Heutzutage haben die Leute die Statistiken, sie haben festgestellt, dass in mehreren Ländern mehr Frauen gibt als Männer. In Amerika gibt es 10 Millionen Frauen mehr als Männer. Nummer 2. Bei den Kriegen, zum Beispiel Erster Weltkrieg und Zweiter Weltkrieg, war ein großes Problem. Die Männer sind gestorben und da gab es viele Frauen. Und die beste Lösung dafür war die Polygamie. Sonst gehen diese Frauen verloren und sie gehen zur Unzucht und sie verkaufen ihre Ehre, damit sie sich versorgen. Und deswegen kam die Polygamie als Schutz für die Gesellschaft. Aber auch die Frau, die weisen Kinder hat, die ihren Mann verloren hat. Da, Polygamie ist auch eine Lösung, dass solche Frauen auch ein Zuhause finden. Die Frauen, die geschieden sind, die Männer wollen sie nicht, sie hätten sie nicht gerne. Ja? Besonders in diesen Ländern, wo das herrscht, da, Polygamie ist eine große Lösung dafür, dass wir solche Frauen so allein stehen lassen. Die Frauen, die eine bestimmte Krankheit haben, wen werden diese Frauen gelassen? Auch die Frauen, die geburtsunfähig sind, sie sind aber auch nicht von diesen Männern, sag ich mal, gemocht. Er will eine Frau heiraten, die ihm Kinder gibt. Was ist mit diesen Frauen? Also die Polygamie ist eine Lösung für viele schlimme Probleme in der Gesellschaft sowie auch in der Wirtschaft. Und deswegen heutzutage eigentlich wird Polygamie überall auf der Welt gemacht. Nur in islamischen Ländern wird das offiziell gemacht und mit Erlaubnis der Frau und dass sie Bescheid weiß. Ansonsten überall gibt es Polygamie. Hier in diesen Ländern, wo wir leben, der Mann hat eine Frau zu Hause, eine Frau, die Sekretärin für die Firma und eine Frau für die Businessreise. Die Reise, wenn er verreist nach Frankfurt und so, gibt es auch eine extra Frau dafür und eine Frau für das Wochenende. Ja? Und wenig Männer, ja, die das nicht machen. Aber auch die Frauen. Und deswegen, die Polygamie wird gemacht. Es ist im europäischen Gesetz sowie auch im deutschen Gesetz verboten, gesetzlich verboten für den Mann, dass er eine zweite Frau heiratet. Aber es ist nicht strafbar, dass der Ehemann eine Freundin hat. Es ist nicht strafbar. Es ist nicht zu bestrafen. Und deswegen, der Islam kam, um die Familie... Guckt mal, da kommen die Fragen. Der Islam kam, um das alles zu lösen und gerecht zu machen und gerecht zu gestalten, dass keiner den anderen schädigt. Die Frauen haben ihr Recht und dafür haben wir nicht Waisenkinder und dass wir extra Häuser bauen und Projekte bauen, die für die Waisen sorgen. Ein weise Kind braucht nicht nur Essen und Trinken und Kleidung in diesem Haus, wo er da wohnt. Nein, er braucht auch Nähe von einem Vater. Auch sogenannter Vater, wie Vater. Deswegen mit der Polygamie, dieses Kind hat dieses Problem nicht, diese psychischen Probleme. Und deswegen, die Polygamie im Islam ist von Allah Ta'ala gegeben als Gesetz. Er ist der Gesetzgeber und er ist der Gerechte. Es gibt andere Fälle, wo der Mann auch mehrere Frauen geheiratet hat. Und so hat Muhammad sallallahu alaihi wasallam auch gemacht. Mehrere Frauen hat Muhammad sallallahu alaihi wasallam geheiratet. Sie haben ihre Männer verloren in der Schlacht. Auf einmal, er will diesen Märtyrer ehren und seine Familie ehren. Er heiratet diese Frau, damit er für sie sorgt. Und Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sie haben nicht nur den Islam beschimpft und angegriffen, sondern sie haben auch unseren Prophet, heiligen Prophet angegriffen. Und so haben sie diese schmutzige Spiegel, haben einmal einen extra Artikel über den Prophet der Muslime geschrieben. Geehrt sei er. Und sie haben ihn angegriffen, stark angegriffen. Zu den Sachen, was sie geschrieben haben, dass er ein Mann, der viel sexuelle Bedürfnisse und viel Lust, ein Mann für Lust und für Spaß war. Der hat viele Frauen geheiratet. Wir sagen, das ist eine Lüge über den Prophet sallallahu alaihi wasallam. Erstmal, Muhammad sallallahu alaihi wasallam war 25 Jahre alt, als er geheiratet hat. Wen hat er geheiratet? Eine 40-jährige Frau. Die ist 15 Jahre älter. Also eine alte Frau. Er hat sie geheiratet, er ist in Top-Jugend. Ha? 25. Wie lange hat er mit ihr gelebt? 25 Jahre. Allahu Akbar. Seine Jugendzeit ist mit einer alten Frau. Ist das der Mann, der nach seiner Lust lebt? Nach seinem Spaß lebt? Nein. Und als sie gestorben ist, er hat nicht geheiratet. 3 Jahre hat er nicht geheiratet. Als er geheiratet hat, er hat eine 59-jährige Frau geheiratet. Sauda. Ha? Nein. 59-jährige Frau. So habe ich gefunden. 59-jährige Frau. Ist das der Mann, der nach seinem Spaß und nach seiner Lust fragt? Außerdem, die Frauen, die Muhammad sallallahu alaihi wasallam nach Khadija geheiratet hat, keine Frau war von ihnen unverheiratet. Alle waren schon verheiratete Frauen, ihre Männer sind gestorben, außer Aisha. Ja? Das ist Nummer 3. Und wir sagen auch dazu, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wenn ihr sagt, das war ein Mann, der sexuelle Bedürfnisse hat, ist das ein Schimpfwort? Ist etwas zu schimpfen? Nein, das ist doch gut. So ist ein Mann, sonst ist er mangelhaft. Sonst hätte Muhammad sallallahu alaihi wasallam, geehrt sei er, einen Mangel gehabt. Deswegen sagen wir ja, Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat die Frauen geliebt. Er hat seine Frauen geliebt. Und er hatte das gern, dass er mit seinen Frauen da ist. Und da brauchen wir uns nicht zu verstecken. Wir sagen das öffentlich. Wo ist das Problem? Ein Mann, der kein sexuelles Gefühl zu der Frau hat, dann sagen wir, etwas stimmt bei ihm nicht. Aber Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat Frauen geheiratet. Das heißt, er hat die Kraft dafür, sexuelle Kraft dafür, dass er mit all diesen Frauen lebt. Außerdem kommen sie und sie greifen Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Geehrt ist er. Wir verteidigen unseren Prophet sallallahu alaihi wasallam mit Wahrheit und mit Logik. Sie sagen, das ist ein Mann, der eine 9-jährige Frau geheiratet hat. Masha'Allah, Masha'Allah. Sie nehmen ein Urteil. In unserer Zeit, 2006, wir leben mit einem bestimmten System. Die Frau hat eine bestimmte Vorstellung und die Frauen sehen so. Und dann sagen sie, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, 4400 Jahre, hat eine 9-jährige Frau geheiratet. Erstmal, wir sagen ja. Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat Aisha geheiratet, als sie 9 Jahre war. Wir sagen das mit offenem Mund. Aber das, was ihr vergisst, und was ihr nicht wisst, dass diese Sache in der Zeit des Propheten sallam, auch vor Muhammad sallam, ganz normal war. Die Frau erstmal ist in früher Zeit gleich erwachsen. Sie bekommt ihre Regel früh. Und wenn sie 9 Jahre alt ist und 10 Jahre, sie ist schon eine erwachsene Frau. Wir können das nicht mit unserer Zeit vergleichen. Auch in unserer Zeit, die Frau in Afrika, das habe ich gelesen, zwischen 6 und 8 Jahre alt bekommt sie ihre Regel. 6 Jahre bekommt sie ihre Regel? Ja, das ist die Klima. Die Frau in Skandinavien, bis 21 Jahre kriegt sie erst ihre Regel. Ja? Warum wundert ihr euch hier nicht? Wir sagen euch dazu, Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat in aller Zeiten Feinde gehabt. Richtig oder nicht? Auch in seiner Zeit. Wir finden nirgendwo, dass ein Feind des Propheten sallallahu alaihi wasallam das geschrieben hat, dass das eine schlimme Sache über ihn ist. Er hat eine 9-jährige Frau geheiratet. Das hören wir nur in unserem Jahrhundert. Das ist ein Beweis, dass das damals ganz normal war. Sein Opa, Abdul Muttalib, er hat eine ganz, ganz junge Frau geheiratet. Sein Freund, Abu Bakr, Siddiq, hat auch Hafsa von Umar bin Khattab jung geheiratet. Hafsa hat die Tochter von Ali jung geheiratet, auch in diesem Alter. Und es war ganz normal. Und die Frauen waren schon erwachsen. Heutzutage merken wir das schon. Und manchmal, ich wundere mich selber, wenn ich sehe, diese Frau ist 13 Jahre. Nein. Manchmal sehen wir 13-Jährige, 12-Jährige, sie sind schon mehr als 30 Jahre alt, wenn du sie siehst. Besonders, wenn sie sich wie eine alte Frau schminkt. Ja? Und deswegen, wir können nicht ein Urteil über unseren Prophet sallallahu alaihi wasallam sagen, wenn wir nicht in dieser Zeit uns machen und dass wir wissen, wie die Lage war. Seine Feinde haben nicht darüber gesprochen und ihr im 21. Jahrhundert wollt ihr auf einmal darüber sprechen. Deswegen geehrt ist Muhammad sallallahu alaihi wasallam davon. Muhammad sallallahu alaihi wasallam war kein Mann, der nach seiner Lust und nach seinem Spaß geht, sondern er hat Aisha in diesem Zeitalter geheiratet. Für eine Sache, die wichtig ist. Für Allah. Nach ihm hat Aisha lange, lange Zeit gelebt. Lange Zeit gelebt. In langer Zeit hat sie nur das Wissen von Muhammad sallallahu alaihi wasallam weiter verbreitet. Nur, wenn sie ein Problem haben, sie hat die Zeit von Abu Bakr gelebt. Von Umar. Von Uthman. Und von Ali ibn Abi Talib. Und von Muawiyah. Und von dem Sohn von Muawiyah. Bis zu dieser Zeit hat Aisha, Ummuna Aisha gelebt. Und bis zu dieser Zeit hat sie nur Wissen und Wissen gegeben. Also, das war der Grund von Allah subhanahu wa ta'ala. Wie alt war Muhammad sallallahu alaihi wasallam, als er Aisha geheiratet hat? Und wie alt war sie? Er war 57 Jahre alt und sie war 9 Jahre alt. Und wir sagen das ganz deutlich, ganz normal. Wir haben damit keine schlechten Bedenken oder wie sie uns das beibringen wollen in den Medien. Wir haben das erklärt, dass die Frau anderes aussah als jetzt. Ab 9 Jahre alt ist sie schon erwachsen und sie sieht ganz, ganz anders aus.